Ich begrüße auf dem blauen Sofa Gerhard Rudolf Baum. Er war Bundesinnenminister von 78 bis 82. Er ist Rechtsanwalt und er ist ein Kämpfer für die Bürgerrechte. Er war sehr erfolgreich in der vergangenen Zeit mit einigen Verfassungsbeschwerden. Er hat alle diese Prozesse gewonnen und der Gegner war immer der Staat. Es ging immer um die Freiheit der Bürger und sein Buch heißt auch so: Rettet die Grundrechte, Bürgerfreiheit kontra Sicherheitswahn. Ein Schriftsteller, der wunderbare Romane geschrieben hat, ein Weltensammler, der sich im Islam, im Hinduismus überall auskennt und dort gearbeitet hat, Ilja Trojanow, hat zusammen mit einer anderen wunderbaren Schriftstellerin, mit Juli C., die heute leider nicht sein kann, sich ins politische, aktuelle Geschäft eingemischt, aus dem gleichen Motiv heraus wie Gerhard Rudolf Baum. Auch sein Buch Angriff auf die Freiheit passt zu diesem Thema und deshalb haben wir beide heute zusammen hier auf dem blauen Sofa. Nun werden die meisten Leute sagen, ach was soll's, das ist doch so ein Thema für Liberale, für Intellektuelle. Ich habe nichts zu verbergen, lass die Polizei doch machen, es stärkt die Sicherheit. Was ist diesen Leuten zu sagen, Herr Baum? Ja, das ist einer der dümmsten Sprüche, die ich kenne, denn gerade weil ich nichts zu verbergen habe, verbitte ich mir eine Bespitzelung. Warum bin ich ein Risikofaktor im Zuge der Sicherheitsbekämpfung? Sie alle, wir alle sind keine Täter. Ja? Also wir kommen in den Fokus staatlicher Beobachtung. Vorratsdatenspeicherung heißt also Speicherung unserer Daten auf 6 Monate, möglicherweise Zugriff durch die Sicherheitsbehörden. Wie kommen wir dazu, diese Grundrechtseingriffe zu ertragen? Und das kommt eben, weil das Sicherheitsdenken überhand genommen hat. Aber unsere Verfassung ist auf die Freiheit bezogen. Die Verfassung geht aus von dem Prinzip der Menschenwürde und alle die Entscheidungen, die Sie genannt haben, beruhen darauf, dass das Gericht den Politikern gesagt hat, ihr habt dieses Grundprinzip der Verfassung verletzt. Und die Gesetze wurden aufgehoben oder abgeschwächt. Und ich hoffe, dass das nun ein Ende hat. Ich freue mich sehr, Herr Trojanow, Sie sozusagen im Club begrüßen zu können. Sie haben eine ganz andere Annäherung an die Thematik. Wir sind ja Politiker. Ich habe eine politische Lebenserfahrung. Ich habe an Gesetzen mitgewirkt und habe versucht, Gesetze zu ändern. Ich versuche jetzt, die Koalitionsvereinbarung zu verändern. Aber ganz wichtig ist, dass die Zivilgesellschaft aufwacht, dass die Bürger sehen, dass fundamentale Rechte bedroht sind, nicht nur durch den Staat, sondern eben auch durch die Wirtschaft. Das ist kein Pappenstiel, wenn unsere Privatheit vor die Hunde geht. Warum, Herr Trojanow, haben Sie sich mit Juli C. zusammen genau in diese Richtung engagiert? Es werfen Ihnen einige Kritiker sogar vor, Sie würden es nun mit einer Publikumsbeschimpfung versuchen. Das Volk wolle nun einmal lieber Sicherheit statt Freiheit. Ja, das ist eine Behauptung, dass das Volk das will. Diese Behauptung stimmt einfach nicht, wenn man sich die Realität anschaut. Wir sind völlig damit einverstanden, dass wir ein Verkehrssystem haben, das jährlich 5000 Tote verursacht. Es gibt konkrete Details, zum Beispiel schauen wir mal die vielen tödlichen Autounfälle, die daher rühren, dass der LKW-Fahrer oder der Busfahrer übermüdet ist. Es gab früher ein Gesetz, es muss 2 Fahrer geben bei längeren Distanzen. Das wurde aus ökonomischen Gründen geschasst. Das heißt, Sicherheit wollen wir nur dort, wo es uns passt, an anderen Stellen nicht. Ne, es gibt einfach nicht grundsätzlich ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist einfach eine Lüge. Es gibt in unserer Gesellschaft eine völlig entspannte Haltung gegenüber unglaublich vielen Gefahren. Es sterben tausende Leute im Haushalt, fallen von der Leiter, rutschen im Badezimmer aus. Ja, also trotzdem verlangen wir nicht nach rutschsicheren Matten und Schäuble verbietet nicht die Heimleiter. Also es ist schon ein ganz, ganz selektives Sicherheitsbedürfnis, was geschürt wird. Und was vor allem geschürt wird, ist die Angst. Haben wir zu viel Angst vor Terrorismus, Herr Baum? Sie kennen sich ja aus. Sie haben die Verfassungsschutzbehörden kommandiert, wollte ich beinahe sagen, jedenfalls geleitet. Ja, lässt sich schwer kommandieren. Ja. Aber es ist wirklich so, wie Sie angedeutet haben. Es werden Angstszenarien aufgebaut. Ja, wir werden in einen Ausnahmezustand hineingeredet. Der Verfassungsrichter De Fabio hat mal gesagt, er warnt vor dem ständig antizipierten Ausnahmezustand. Wir sind nicht in einem Ausnahmezustand. Wir sind nicht im Krieg. Wir sind bedroht durch Kriminelle, nämlich durch Terroristen, die sehr schwer zu fassen sind, die eine diffuse Gefahr sind, aber es bleiben Rechtsbrecher. Und wir befinden uns nicht im Krieg, müssen also nicht von dem bewährten Instrumentarium unseres Rechtsstaates abweichen. Und wir brauchen nicht die Bundeswehr im Innern, wir brauchen kein Feindstrafrecht, wir brauchen kein Guantanamo. Wir müssen bei der Verteidigung unserer Freiheit diesen Werten treu bleiben, die wir verteidigen. Und das ist eben in den letzten Jahren nicht geschehen. Unter anderem deshalb, weil viele Menschen nicht begriffen haben, dass Freiheit ohne Unsicherheit nicht zu haben ist. Der Mensch ist unsicher. Wir sind alle nicht sicher, unsere selbst nicht sicher in jeder Situation. Wir müssen wahrnehmen, dass wir mit dem Risiko leben. Der Staat muss das Risiko mindern, aber er kann es uns nicht nehmen. Er kann es uns vor allen Dingen nicht nehmen um den Preis der Freiheit. Aber wo ist die Grenze? Wo ist der Preis für die Freiheit zu hoch? Über diese Grenze kann man ja diskutieren. Und all die Dinge, die bisher vorgeschlagen wurden, also zum Beispiel Online-Durchsuchung von Computern, warum soll das schon über die Grenze hinaus sein, Herr Treuhandhoff? Wo würden Sie die Grenze ziehen? Wo ist sie Ihrer Meinung nach schon überschritten? Die ist in den letzten 10 Jahren ständig überschritten. Wie Herr Baum ja gesagt hat, ist das etwas, was juristisch ja klar qualifizierbar ist, weil das Bundesverfassungsgericht inzwischen reihenweise Gesetze wieder zurückschickt ans Parlament, sagt, diese Gesetze sind verfassungswidrig. Das heißt, wir haben ja ein Instrumentarium, um sozusagen diese Grenzüberschreitung festzustellen. Aber sie ist ja in einem grundsätzlichen Sinne überschritten, weil mehrere paradigmatische, wirklich, ich würde sagen, Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Das eine ist, der Bürger wird kriminalisiert. Wenn wir einen Pass brauchen, in dem jeder von uns einen Fingerabdruck liefern muss, heißt das, jeder Bürger wird per se auf die Ebene eines potenziellen Verbrechers gestellt. Das zweite ist eine Remilitarisierung unserer gesamten öffentlichen Rhetorik. Wir reden ja, das haben Sie auch gerade angedeutet, wir reden seit Jahren von einem Krieg gegen Terror. Das ist eine völlig unzulässige Bezeichnung, weil dieser Krieg dadurch nicht enden kann. Dieser Krieg wurde nicht erklärt. Dieser Krieg hat kein klares Feindbild. Wir diskutieren aber, weil wir sozusagen unter einem Kriegsvorbehalt stehen, ständig über kriegerische Maßnahmen, wie zum Beispiel Einsatz der Bundeswehr im Inneren und vieles andere auch. Und das Dritte ist, was ganz, ganz stark jetzt auch die Juristen vorantreiben, ist dieses sogenannte Feindrecht. Das heißt, dass der potenziell verdächtige Terrorist aus den Menschenrechten ausgeschlossen wird. Das gab es bei den Hexenprozessen, das gab es in allen totalitären Staaten. Das ist sozusagen der Einbruch der Barbarei in jede freiheitliche Gesellschaft, weil man sagt, gewisse Gegner, gewisse Feinde, weil sie Feinde sind, haben keine Grundrechte mehr. Aber nun sind ja die Deutschen nicht die schlimmsten, Herr Baum. Die Amerikaner sind weitaus schlimmer, auch die Engländer, die ja eine Totalüberwachung mit ihren Abertausenden von Kameras und diese Dinge haben. Warum glauben Sie trotzdem, dass auch wir Deutschen, die wir es etwas geruhsamer angehen lassen in dieser Frage, schon über der Grenze sind? Naja, das ist durch das Verfassungsgericht festgestellt worden, dass die Grenze überschritten worden ist. Sie haben gefragt, wo liegt sie? Das Verfassungsgericht hat gesagt, es gibt einen Kernbereich des Privaten, in dem der Staat nichts zu suchen hat. Eine fundamentale Äußerung, mit Ausnahme einer extremen drohenden Gefährdung für Leib und Leben, dies wird niemand in Frage stellen, dass der Staat sich wehrt. Aber der Kernbereich ist verletzt bei der Wanze in der Wohnung, wenn im Schlafzimmer der Staat mithört. Der Kernbereich ist verletzt, wenn er den Computer durchsucht. Und das muss ganz restriktiv erfolgen. Am besten gar nicht und wenn, dann außerordentlich restriktiv. Und jetzt bei den Koalitionsverhandlungen sehen wir, dass diese beiden Philosophien gegeneinander stoßen. Einmal die Sicherheitsphilosophie, im Zweifel noch eins drauf und die Freiheitsphilosophie. Und Sie fragen, warum in Deutschland? Ich bin hier aufgewachsen, ich habe noch die Erinnerung, die Anschauung der Nazizeit. Ich habe gesehen, wie nach dem Kriege die alten Nazilehrer noch da waren. Ich habe studiert, wie diese Verfassung entstanden ist. Und diese Verfassung ist eine Reaktion auf die Barbarei, auf die deutsche Barbarei. Das heißt, wir haben einen anderen Ausgangspunkt. Wir sind sehr viel strikter grundrechtsbezogen als die Engländer, die keine geschriebene Verfassung haben und deren Rechtsstaat wirklich vor die Hunde gegangen ist in der letzten Zeit. Also die meisten von uns sind ja aufgewachsen mit diesem Spruch, nie wieder. Und wir haben in jedem Fach außer Mathematik das Dritte Reich durchgenommen, gleich zweimal. Und daraus sollen wir sozusagen jetzt keine Lehren schöpfen. Wir haben immer wieder gesagt, das Problem der DDR war der Überwachungsstaat. Und daraus sollen wir auch keine Lehren schöpfen. Das heißt, wir wollen eigentlich, indem wir jetzt blind ein weiteres Mal uns dem Sicherheitswahn überlassen, wollen wir in unser Verderben hineinfallen. Und man muss ja eine andere Sache, glaube ich, sehr stark herausstellen. Das nehme ich, wenn einmal die Tür auf ist, deswegen ist das Beispiel England sehr, sehr interessant, es ja nicht nur bei der Terrorbekämpfung bleibt. Inzwischen wissen wir, dass sogenannte Antiterrorgesetze in England für alle möglichen anderen Bereiche der Gesellschaft benutzt werden, bis hin zu ganz alltäglichen Gesetzesübertretungen. Und ich habe gestern, das fand ich wirklich erschreckend, um zu sehen, wie das voranschreitet, gestern gelesen im Internet, dass diese ganzen Kameras, England ist ja, allein in London gibt es 4 Millionen Kameras, diese ganzen Kameras sollen jetzt von den Bürgern ausgewertet werden. Man kann sich als Bürger einschreiben, man bekommt die Daten auf seinem eigenen Computer, dann kann man überprüfen, ob man was Verdächtiges sieht, und wer was Verdächtiges findet, kriegt Punkte und kriegt dann eine 1000 Pfund Prämie. Das heißt, wir sind jetzt schon... Der belohnte Denunziant. Genau, wir sind jetzt schon bei der Erziehung unserer Bürger zu Denunzianten. Und das war das, was wir in den letzten 60 Jahren als wirklich als zentrales Moment des nie wieder hochgehalten haben. Also ich spiele jetzt den Advocatus Diaboli. Ich bin durchaus Ihrer Meinung. Das ist aber eine schwierige Rolle. Das ist aber in dem Fall geht das schon. Versuchen Sie es. Die Sicherheit ist ja international vernetzt. Die Amerikaner verlangen von allen Leuten, die nach Amerika fliegen, eine ganze Menge sicherheitsrelevanter Informationen, die nach ihrer Definition gar nicht rechtmäßig ermittelt und zusammen gesammelt werden können. Also hängen wir da nicht an einem internationalen Trend, den wir gar nicht brechen können, Herr Baum? Ja, das ist eine Situation, die mich sehr zum Nachdenken bringt. Zum Beispiel, wie ist das Verhältnis unseres Verfassungsgerichts, das wir ja hier preisen und loben, zum Europäischen Gerichtshof? Wie wird das in Europa, wenn wir nicht mehr das letzte Wort haben? Ja, das ist jetzt in dem Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts, scheint die Problematik auf. Das heißt, wir müssen eben für unsere Ziele in der europäischen Gemeinschaft zunächst mal kämpfen. Wir müssen auch sowas aufbauen wie eine europäische Zivilgesellschaft. Diese Diskussion, ich war jetzt in Portugal, die müssen auch in anderen europäischen Ländern geführt werden, damit wir im Zuge der europäischen Einigung nicht gezwungen sind, diese Prinzipien aufzugeben oder aufzuweichen. Und Sie haben mit Recht gesagt, manches fängt ganz harmlos an, nicht? Jetzt ist ein Gesetz verabschiedet worden gegen Kinderpornografie. Kein Mensch wird sagen, wir müssen nichts gegen Kinderpornografie tun. Es ist auch alles strafbar. Kinderpornografie ins Netz zu stellen, ist strafbar. Es abzurufen, ist strafbar. Aber jetzt hat der Staat zum ersten Mal Zugangssperren, also eine Art Zensur im Internet etabliert, die übrigens auch noch wirkungslos ist. Und da sagen viele junge Leute, es gibt ja jetzt eine Partei sogar, die da diese Ziele vertritt, Piratenpartei, das ist der Anfang einer durchgreifenden Internetzensur. Und ich sage Ihnen nach meiner Lebenserfahrung, alles, was klein anfängt, geht weiter. Da steckt eine Dynamik drin, auch eine Dynamik in der Entwicklung der Technologie, eine Dynamik in der Angsterzeugung, die dann nicht mehr aufzuhalten ist. Aber muss nicht der Staat auch auf diese neue Technologie, auf die Informationstechnologie im Computerzeitalter auch reagieren? Ist es nicht zwangsläufig, dass der Staat auch andere Gesetze als früher braucht, um mit dieser modernen Technologie, der wir uns ja aussetzen, als sei das alles ganz selbstverständlich, um mit ihr klarzukommen? Ja, aber das heißt doch nicht, dass der Staat diese moderne Technologie ausnutzen muss, um seine Bürger zu bespitzen und zu unterdrücken. Also genau im Gegenteil. Aufgrund dieser technologischen Entwicklung muss der Staat reagieren, indem er die Privatsphäre im 21. Jahrhundert umfassend schützt. Weil das wirklich technische Möglichkeiten sind. Man muss sich vor Augen halten, wenn die Gestapo oder die Stasi über die heutige technischen Möglichkeiten verfügt hätte, dann wäre das der Horror und die völlige Durchleuchtung und Kontrolle der Gesellschaft unvorstellbar. Das heißt, gerade die gegenteilige Tendenz brauchen wir. Wir müssen Privatsphäre und Bürgerrechte stärken angesichts der enormen Bedrohung durch neue Technologie. Aber es gibt ja noch einen anderen Punkt, den wir noch gar nicht diskutiert haben, dass die meisten dieser Gesetze völlig wirkungslos sind. Das heißt, wir geben Freiheit ab und bekommen nichts dafür. Ja. Das letzte Jahr, bevor das Bundesverfassungsgericht die Rasterfahndung als verfassungswidrig erklärt hat, wurden 8 Millionen Datensätze überprüft. Das heißt, jeder 10. Bundesbürger. Wissen Sie, wie viele Verfahren eröffnet wurden? Eines. Genau, sehr gut. Sie haben mein Buch gelesen, glaube ich. Ein einziges Verfahren und das wurde eingestellt. Das muss man sich vorstellen. 8 Millionen Bespitzelungen von Bürgern für null Effekt. Ähnliches, die englische Polizei sagt inzwischen, Scotland Yard, die öffentlichen Kameras sind unsinnig, die bringen nichts. Online-Durchsuchungen, die Politiker Bosbach und Schäuble können einem ja gar nicht erklären, wie das funktionieren soll. Das Stoppschild im Internet, das Sie gerade angesprochen haben, das kann man in 20 Sekunden umgehen. Das sind alles Pseudomaßnahmen, die Kontrollintensität des Staates erhöhen, aber überhaupt keine positive Wirkung haben für die reelle Sicherheit des Bürgers. Also nochmal zurück zu Ihrer Bemerkung. Natürlich muss der Staat uns schützen. Wir haben das Gewaltmonopol dem Staat überantwortet. Er muss uns schützen, zum Beispiel gegenüber der wachsenden Kriminalität im Internet. Nicht? Da wird betrogen, werden unsere Daten missbraucht. Ich erwarte, dass wir endlich eine wirkungsvolle polizeiliche Aktivität im Internet haben. Das haben wir nicht. Wir reden immer über neue Gesetze und Maßnahmen. Aber das, was wirklich gemacht werden muss, geschieht viel zu wenig. Also hier muss der Staat etwas tun. Und aber Entschuldigung, eine kleine Klammer. Es stimmt ja nicht, dass das Internet ein rechtsfreier Raum Nein, ist. Nein, aber es gibt das zu wenig Polizisten. Das wird ja immer wieder behauptet von Leuten. Vollkommen richtig. Aber es gibt zu wenig Ermittler, die dem nachgehen. Ja. Nicht? Und wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen. Das haben Sie eben anklingen lassen. Ich erwarte jetzt von dieser neuen Koalition, von jeder hätte ich das erwartet, dass das völlig veraltete Datenschutzrecht angepasst wird. Wir wissen doch gar nicht mehr, welche Spuren wir hinterlassen. Wir müssen also Schutzwelle in den Datenverarbeitungen errichtet bekommen mit Gesetzen, durch gesetzliche Regelungen. Auch der Arbeitnehmerdatenschutz muss verankert werden. Wir haben ja die Bespitzelungsaffären erlebt bei Bahn und Telekom. Das heißt also, es müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, national und international. Das ist schwierig. Und wir selber müssen natürlich auch vorsichtiger mit unseren Daten umgehen. Aber wie wollen wir das machen? Wir hinterlassen bei jedem Einkauf, bei jeder Bahn, bei jedem Kauf eines Flugtickets hinterlassen wir Daten. Nicht wann eines Tages werden uns diese Daten entgegengehalten, sie werden verkauft, sie werden missbraucht. Also das ist eine Situation, die dringend der Kontrolle bedarf. Also die meisten Leute sind sich ja nicht bewusst, dass Daten Geld sind. Das heißt, wenn Sie irgendwo in einen Laden gehen und Sie lassen sich eine Kundenkarte geben, dann bekommen Sie nach 10 Einkäufen eine Plastiksalatschüssel, sagen wir mal. Dafür geben Sie Ihre Daten ab. Ein vollständiger Datensatz wird gehandelt für ungefähr 80 Euro. Das heißt, Sie geben 80 Euro ab, kriegen eine Salatschüssel dafür. Also wirklich Hand zum Glück. Und diese Wahrnehmung, dass Information Geld ist und dass man dafür sorgen muss, dass man nicht zum gläsernen Bürger wird, indem man sehr, sehr restriktiv seine eigenen Daten von sich gibt, das muss der Bürger natürlich auch erstmal lernen. Das Sie muss man lernen. Also man muss nicht überall eine Kundenkarte hinterlassen. Nein. Man sollte aufpassen, wem man seine Daten gibt. Das passiert noch viel zu wenig. Zu wenig Aufklärung, Herr Baum? Ja, viel zu wenig. Vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten. Es gehen ja ganz junge Menschen, 11-, 12-jährige Jungen und Mädchen ins Internet und geben privateste Dinge preis. Nicht? Also man muss ihnen sagen, auf der Zigarettenschachtel steht, Rauchen kann tödlich sein. Nicht? Internet kann gefährlich für dich werden. Pass auf, nach 20 Jahren hält dir jemand vor, der Chef, der dich einstellt, der hält dir vor, was du vor 20 Jahren für einen Blödsinn erzählt hast. Nicht? Also die Vorsicht im Umgang mit den privaten Daten ist dringend notwendig. Es gibt irgendwo, glaube ich, in Brandenburg einen Internetführerschein, freiwillig, dass man also den jungen Leuten lehrt, wie sie mit dem Medium umgehen. Nun gehen Sie in Ihrem Buch, Herr Trojanow, noch ein wesentliches Stück weiter. Sie entwerfen einen Albtraum eigentlich. Sie sagen, die Demokratie ist letztlich in Gefahr. Es geht nicht nur heute um Sicherheit, um Bürgerrechte, es geht letztlich um die Demokratie als Ganzes. Weshalb? Also erstens entwerfen wir keinen Albtraum, sondern jeder Satz in diesem Buch ist belegt. Es ist ja sogar hinten ein sehr ausführlicher Rechercheanhang, wo man wirklich jede Aussage dann nähergehend studieren und überprüfen kann. Es ist ganz einfach, wieso? Weil das eine Mentalitätssache ist. In dem Moment, in dem man sozusagen einen gewissen Balanceakt zwischen Freiheit und Macht nicht mehr einhält, krachen ja überall die Mauern ein. Das merkt man ja in den letzten Wochen vor der Wahl, hat ja Schäuble eine Attacke nach der anderen geritten. Zum Beispiel, die Geheimdienste sollen nicht mehr parlamentarisch kontrolliert werden können. Wir erleben das in den USA und England, was bei uns sozusagen ein paar Jahre später kommen wird, dass ausgehend von diesem Sicherheitswahn alle möglichen anderen Bereiche der Gesellschaft in ihrer demokratischen Ausgewogenheit einseitig werden oder zerstört werden. Das ist ein Teil einer größeren, die Demokratie grundsätzlich gefährdenden Entwicklung, die wir bei uns ja in fast allen Bereichen verfolgen können. Ist das eine übertriebene Angst, Herr Baum? Nein, nein. Im Titel meines Buches kommt sie ja auch zum Ausdruck, nicht? Ich habe lange überlegt, ob ich das so hart fassen soll, rette die Grundrechte. Das suggeriert ja mit Recht, sie sind in Gefahr. Ich würde nicht sagen, rette die Demokratie, das ist ein Schritt weiter, aber es fängt an zu bröckeln, nicht? Und viele Menschen sehen das nicht. Wir haben wunderbare Feiern, 60 Jahre Grundgesetz, wunderbare Reden des Bundespräsidenten, Streichquartett, dann ein Empfang. Die Grundrechte sind immer gefährdet, wenn es stürmt. Ja, wenn Asylbewerber das Land in großer Zahl hier überrennen oder überschwemmen, wie manche Leute sagen, dann wird das Asylgrundrecht aus der Verfassung gestrichen worden. Also die Pressefreiheit ist immer wieder in Gefahr. Es gibt x Fälle von Übergriffen von staatlichen Behörden gegenüber Journalisten. Eingriff in die Pressefreiheit. Das heißt also, so ganz subkutan oder auch offen findet etwas statt, was diese Demokratie beschädigt. Oder nehmen Sie diese Behinderung der Demonstrationen bei Heiligendamm. Da hat man das Gefühl gehabt, es gibt in der Verfassung kein Demonstrationsrecht. Das ist ein Urrecht der Demokratie. Wo wären wir, wenn es die Leipziger Demonstrationen, Montagsdemonstrationen nicht gegeben hätte? Und bei uns erschrecken die Bürger, wenn andere, für welche Ziele auch immer, auf die Straße gehen und sagen, wir wollen das nicht, was da verhandelt wird. Also dieser wirklich souveräne Umgang mit der Demokratie, der muss jeden Tag neu gelernt werden. Also man muss ja auch wirklich, jede Generation muss die Freiheit neu erkämpfen. Und das Fatale ist, dass es eine gewisse Apathie gibt, dass viele Bürger meinen, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaft und das ist sozusagen ein Automatismus. Das wird sich nicht ändern, das wird dabei bleiben. Und dieses Gefühl sozusagen, dass man selber jedes Mal sozusagen die Machtübergriffe abblocken muss, dass man die Freiheit immer wieder neu verteidigen muss, das fehlt im Moment leider und deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, um gerade junge Leute aufzurütteln und aus dieser Passivität herauszuholen. Ich wollte noch eine Bemerkung machen. In meinem Buch gebe ich auch wieder die Erfahrung, die ich im Bereich der Menschenrechte gemacht habe. Ich war 6 Jahre der deutsche Vertreter in der UNO-Menschenrechtskommission und seit dem 11. September gibt es bei den Menschenrechten, wie wir Menschenrechtler sagen, einen Terrorismusrabatt. Die Bekämpfung des Terrorismus ist wichtiger als die Durchsetzung der Menschenrechte in manchen Staaten der Welt. Und wir haben unsere Glaubwürdigkeit geschwächt. Wenn wir selber nicht mehr nach den Prinzipien handeln, die uns die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vorgibt, ist unsere Durchsetzungskraft natürlich gemindert. Nicht wahr? Wie wollen die Engländer, die also, glaube ich, 100 Möglichkeiten haben, ohne Polizei eine Wohnung zu durchsuchen, einem Diktator im Sudan sagen, das geht nicht, ja, ohne Richter? Wir haben gar keine Argumentationsbasis, wenn wir uns nicht strikt an unseren Werten orientieren. Ich hoffe, dass Obama diese schrecklichen Dinge jetzt zurücknimmt. In Amerika wurde vor aller Öffentlichkeit gefoltert. Also die ganze Öffentlichkeit wusste, dass gefoltert wird. Nicht? Also es ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass viele Politiker die Haltung haben, Grundrechte oder Menschenrechte sind etwas für sonnige Tage, wie ein Regenschirm. Wenn es aber beginnt zu regnen, dann entzieht man dem Bürger den Regenschirm. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Gerade dann, wenn wir Probleme haben, brauchen wir die Grund- und Bürgerrechte. Ja, nun ist ja in Deutschland zum Glück seit Jahren kein ernsthafter Terroranschlag mehr passiert. Nehmen wir mal an, was hoffentlich nicht passiert, aber nehmen wir mal an, auch in Deutschland gibt es sowas, was in England passiert ist. Was glauben Sie, wie viel Durchsetzungskraft Sie dann noch haben mit Ihrer Liberalität, Herr Baum? Also ich befasse mich in Gedanken mit dieser Situation sehr oft. Ne? Wer sagt uns, dass nicht jetzt in den nächsten 10 Minuten hier eine Bombe explodiert? Können wir nicht ausschließen. Also ich habe mir fest vorgenommen, genauso zu reden wie jetzt. Und ich erwarte, dass ein Terroranschlag nicht unsere Verfassung in Wanken bringt. Wir müssen uns dann gegen diese populistischen Anmutungen wehren. Und unsere beiden Bücher, mit Verlaub gesagt, ist im Grunde eine mentale Vorbereitung auf eine solche Situation. Außerdem muss man doch sagen, dass die zwei Länder, die am meisten Terroranschläge erlitten haben in Europa, England und Spanien, die mit Abstand weitestgehenden Antiterrorgesetze haben. Das heißt, was lernt man daraus? Wenn man besonders intensive Antiterrorgesetze hat, verhindert man erst recht nicht Terrorismus. Naja, ist die Henne, was ist das Ei, kann man da fragen. Nein, als diese, sowohl in Madrid als auch in London, als es diese Terroranschläge gab, hatten die schon, also viel, viel weitergehende als im deutschen Recht, weitergehende Antiterrorgesetze. Und jeder Sicherheitsexperte sagt das ja ehrlich, wenn er nicht öffentlich Rhetorik pflegt, sagt ehrlich, natürlich kann man gewisse Formen von Terrorismus überhaupt nicht verhindern. Und damit müssen wir leben. Genauso wie wir ja überhaupt kein Problem haben, ich komme wieder am Anfang zurück, keiner von uns, der hier zuhört, hat ein Problem damit, dass er alle Wahrscheinlichkeit nach im Straßenverkehr stirbt, wenn er eines unnatürlichen Todes sterben wird. Das nehmen wir auf und sind wir doch ganz entspannt. Und die Leute, die öfter Terroranschläge erleben, ich weiß das aus Bombay, die sind viel, viel entspannter als wir. Das heißt, wir sind hysterisch, gerade weil wir keine erleben, weil die Leute wissen, das ist einfach ein Teil, Unsicherheit ist ein Teil des Lebens, das kann man nicht vermeiden. Aber die einzige Art, wie wir uns selber zerstören können, ist nicht durch den Terrorismus, sondern durch unser eigenes Handeln. Der Terrorismus kann unsere Freiheit nicht gefährden, nur wir können sie selbst abbauen. Aber Sie haben natürlich recht, Herr Herles, wenn was passiert, ist der Teufel los. Ne? Dann werden solche Diskussionen interessant. Erst dann, wirklich interessant, ob wir alle stehen. Jetzt sind ja Koalitionsverhandlungen. Die Liberalen sind am Tisch. Die haben immer für die Bürgerrechte zumindest Programme geschrieben. Nein, nicht immer. Es gab eine düstere Zwischenphase bevor. Deswegen sind ja gewisse Leute wie Leuthäuser, Schnarrenberger, Herr Baum, Herr Hirsch, haben sich zurückgezogen von der FDP. Aber jetzt ist Frau Leuthäuser-Schnarrenberger wieder am Tisch der Koalition. Wird sie sich durchsetzen gegen die Schäubles? Das hoffe ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Glaubwürdigkeit der FDP war eine Zeit lang auf diesem Felde nicht groß, obwohl sie alle diese Gesetze, Schily und Schäuble, nicht mitgetragen hat. Nicht? Sie hat das, ja, aber in den Landtagen, in Nordrhein-Westfalen, ja, in Bayern in haben sie einige dieser... Aber das waren, und die wurden auch von dem Bundesverfassungsgericht wieder... Ja gut, ich habe ja den eigenen FDP-Minister in Karlsruhe mit einer Beschwerde überzogen. Also ich kann Ihnen das nicht sicher sagen, was da rauskommt. Ich weiß nur, dass die FDP sich dieses Themas wieder angenommen hat. Dieses Buch von mir hat Herr Westerwelle vor der Wahl in Berlin vorgestellt. Und da wurde er gefragt, wie er denn dazu kommt. Er habe doch immer eine gewisse Distanz dazu gehabt. Sagt er nein. Und er habe sich mit mir gefetzt, was stimmt. Sagt er nein, das sei seine Meinung. Und er habe dazugelernt. Die Jüngeren in der FDP sind wieder auf diesem Trip. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir so eine Wiederholung der sozialliberalen Koalition haben, der ich angehört habe unter Schmidt. Nur haben wir den Koalitionspartner ausgetauscht. Nicht? Die neue Sozialdemokratische Partei ist die CDU und wir übernehmen dann die Rolle des Korrektivs. Wenn das gut geht, nicht wahr? Die CDU tut sich wahnsinnig schwer, abzugehen von dem bisherigen Weg. Nicht? Sie hat alles mitgetragen und sie verteidigt jeden einzelnen Punkt mit Klauen und Zähnen. Und sie will natürlich, jetzt hat sie das ganze Arsenal geöffnet von Dingen, die sie haben will. Die können sie ja einen ganzen Folterkeller von Sachen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur festlegen, dass bestimmte Dinge nicht kommen, nicht? Sondern dass wir auch revidieren, dass wir zum Beispiel diese ganze Serie von Antiterrorgesetzen mal einer Effizienzprüfung unterwerfen. Haben sie denn wirklich was gebracht? Ist die Sicherheit wirklich verbessert worden? Nein. Zum Teil einige schon, aber im Wesentlichen sind sie über das Ziel hinausgeschossen. Die Zeit ist leider um. Ich hätte mich gerne noch länger mit Ihnen unterhalten. Vielen Dank, Herr Baum. Vielen Dank, Herr Trojanow. Danke. Schön, dass Sie da waren.